Deutschlandradio Kultur. Neue Musik. Es sind immer noch die Ausnahmen, wenn junge Künstler dem Erfolgs- und Anpassungsdruck des etablierten Kunstbetriebes etwas entgegenzuhalten versuchen. Der in Berlin lebende Komponist Maximilian Markoll ist so ein Fall. Gegen die im repräsentativen Musikleben nach wie vor dominierende Suche nach dem Erhabenen setzt er eine Haltung, mit der sich unmittelbar Alltagserfahrungen thematisieren lassen. Seine Musik basiert im Wesentlichen auf Transkriptionen akustischer Umwelteindrücke. Vielleicht kann man sagen, dass auf diese Weise so etwas wie eine Musik des instrumentalen Realismus entsteht. Hören, was da ist. Die akustischen Realitäten des Maximilian Markoll. Hören Sie eine Sendung von Michael Repan. Ich bin irgendwann rumgelaufen und fand es irgendwie blöd, dass es da irgendwie keine Anknüpfungspunkte an den Alltag gibt, sozusagen, an die alltägliche Erfahrung und die akustischen Eindrücke und so, und fand es irgendwie feige. Dann habe ich gesagt, okay, da muss ich irgendwie was machen, und habe dann halt diese erste Studie gemacht, wo 6 Minuten A52 beziehungsweise einfach aus meinem Fenster raus plain in so ein Quartett gesetzt werden. Ne? Es ist eine Möglichkeit anzuknüpfen, also jetzt an das Leben sozusagen. Ja? Man kann auch auf einer formalen Ebene anknüpfen und da Sachen übertragen, das muss ich nicht auf die konkrete Note beziehen, auf die einzelne. Aber ich habe halt diesen Weg gewählt, weil ich Lust habe, mich schon da überraschen zu lassen. Dass der Künstler Ruhe und Abgeschiedenheit braucht, um schöpferisch tätig zu sein, klingt eigentlich nach einem romantischen Topos, demzufolge bevorzugt durch entlegene Landschaften gewandert wurde und Waldlichtungen oder Bergeshöhen als die perfekten Orte zur kreativen Beseelung galten. Ganz überwunden ist diese Vorstellung allerdings bis heute nicht. Noch immer hält sich der Glaube, einem Künstler Gutes damit zu tun, indem man ihm Isolierung ermöglicht und ihn via Aufenthaltsstipendium in die Einöde schickt, ins Wendland etwa oder auf ein schwäbisches Schloss mit dem bezeichnenden Namen Solitude. Der 1981 geborene Komponist Maximilian Markoll dürfte sich an solchen Orten nicht sonderlich aufgehoben fühlen. Schließlich würde ihm dort sein Arbeitsmaterial fehlen, die akustische Kulisse urbaner Umgebungen, die Vielfalt des Alltagsgeräuschs. Montagmittag Essen Huttrop lautet der Titel einer Studie über die Klangwirklichkeit eines Komponisten, der sein Arbeitszimmer in unmittelbarer Nähe der Teilstrecke A52 der Essener Stadtautobahn hat. Die nicht gerade für ihr romantisches Flair bekannte Stadt an der Ruhr war für 5 Jahre Maximilian Markolls Wohnort. Von 2001 bis 2006 studierte er an der dortigen Folkwang Hochschule instrumentale und elektronische Komposition. Im letzten Studienjahr entstand sein Autobahnstück, das er heute als Auftakt einer Serie von Kompositionen versteht, die seinem gegenwärtigen ästhetischen Interesse entsprechen. In Montagmittag Essen Huttrop gibt es zwischen der akustischen Realität und dem musikalischen Artefakt nur einen Arbeitsschritt, den der Transkription, des Notierens einer Partitur, die eine instrumentale Wiedergabe der Straßengeräusche fixiert. Um diese Übertragung zu leisten, war es nötig, einen neuen Blick auf die Instrumente zu gewinnen, wie Markol sich erinnert. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die Aura der Instrumente so ein bisschen unantastbar ist vielleicht. Also bis so ein Kontrabass zu einem vorüberfahrenden LKW wird, dann muss man schon sagen, okay, der Kontrabass ist jetzt hier Soundgenerator und muss sich seine Rolle da erstmal erarbeiten. So, der ist jetzt nicht mehr Kontrabass, ne, sondern der ist jetzt Auto. So, aber diese Differenz und dieser Spaß von der Kontrabass ist jetzt ein Auto oder so, das ist ja auch nur eine Facette. Also der Clash von diesen verschiedenen Sachen reizt mich ja viel mehr. Der Reiz besteht für Maximilian Markol darin, als Komponist mit seiner akustischen Umgebung in Beziehung zu treten, das Alltagsgeräusch ins Kunstwerk zu setzen. Ein Gedanke, dem in der neuen Musik noch immer etwas Exotisches anhaftet. Während etwa der bildende Künstler in seiner Funktion als Übersetzer von Realitätserfahrung längst etabliert ist, scheint es ungebrochen ein abseitiger Gedanke zu sein, dass auch ein Komponist neue Konzepte der Erfahrung von Alltagswirklichkeit anbieten kann. Markol sieht in diesem Defizit eine Herausforderung, die auch einen neuen oder genauer einen weniger verklärten Entwurf der Tätigkeit Komponieren mit sich bringt. Also ich glaube, jeder, der sich hinstellt und sagt, das habe ich mir ausgedacht und das kommt absolut von mir selbst, also ein Komponist, der erfindet, ja, das ist gelogen, das stimmt einfach nicht. Ja. Also diese ganze Idee mit, das ist meins und das ist mein geistiges Eigentum und so, ist ja eine sehr fragwürdige Sache. Das ist ja nicht so, dass wir vollkommen leere Gebilde sind, die aus sich selbst heraus irgendetwas schöpfen könnten. Das ist natürlich Quatsch. Und man könnte natürlich sagen, okay, hey, du hast einfach keine Lust, vor einem weißen Blatt Papier zu sitzen. Das ist auch natürlich richtig. Ich mache es mir insofern einfach, dass ich den Schritt mit dem weißen Papier überspringe. Auf der anderen Seite mache ich mir auch viel mehr Arbeit, weil bis ich dann erstmal was habe, mit dem ich arbeiten kann, das dauert echt lange. Und da sind echt viele Arbeitsschritte. Und in dem Moment, wo ich es transkribiert habe, da habe ich noch gar nichts. Das ist rohes Material, das ist hässlich und furchtbar. Und danach beginnt sozusagen die Arbeit damit und das Machen eigentlich. Geht eigentlich danach erst los. Komponieren ist, wie jede Art der Kunstproduktion, in erster Linie eine bestimmte Form von Arbeit und hat über weite Strecken nichts mit Momenten genialischer Eingebungen zu tun. Markol betont diese Tatsache in seiner Musik ganz explizit. Samstagmorgen, Berlin, Neukölln, Studie und Selbstporträt mit Hirsch. So lautet der ausführliche Titel eines 2007 entstandenen Stücks für Klavier und Elektronik, das folgendermaßen beginnt. Das Stück geht damit los, dass ich mir ein Bier aufmache. Also ich hoffe, dass damit schon mal irgendwie so ein Grundsetting gelegt wird, was einige Sachen schon an sich beantwortet vielleicht. Also es ist so eine generelle Sache von, ich bin hier und ich höre das alles auch, was ihr hört. Also sozusagen eine Offenlegung auch des Profanen an der Arbeit. Das ist auch nichts Heeres, das ist auch nichts Tolles, sondern ich sitze da auch und mache meinen Kram. Ich rücke meinen Stuhl zurecht, ich trinke Bier und kritzel da rum und huste und so weiter. Das sind auch Sachen, die nicht jetzt unbedingt direkt mit Kunst in Verbindung stehen sollen. Ja? Die Aufnahme des arbeitenden Komponisten grundiert den gesamten Verlauf des Stücks. Sie liegt als Basis unter allem, was sich sonst noch akustisch tut. Maximilian Markol nennt dieses Verfahren Ausrauschen. Das heißt, dem Raum, in dem die Musik stattfindet, wird seine Stille von vornherein genommen. Das Weiß des Konzertsaals wird verschmutzt. Auf diesem Fundament stellen sich zwei Klanggeber ein. Eine Zuspielung mit Aufnahmen von Vogelstimmen und ein Klavier, das Transkriptionen dieses Materials spielt. Im Fall von dem Klavierstück sind diese ganzen Vogeltapes ziemlich stark bearbeitet. Was einerseits den Grund hatte, das Hintergrundrauschen aus den Tapes, was da drin ist, was in den Vogelbändern sozusagen drin ist, das da rauszunehmen und den Fokus ganz, ganz klar auf diese Vögel zu setzen. Auf der einen Seite entsteht durch diese Rauschunterdrückung entstehen elektronische Artefakte und man kommt überhaupt nicht mehr auf die Idee, dass es Vögel sind. Weil es natürlich dieses Naturbeobachtungselement hat, so wir nehmen jetzt hier Vögel und so weiter, das geht natürlich überhaupt nicht. Also deshalb werden die sozusagen artifiziert. Und es gab da sowieso in dieser Situation mit den Vögeln ein Element, wo ich bis heute nicht weiß, was das eigentlich ist, ob das wirklich ein Vogel ist oder irgendwie ein verrückt gewordenes Faxgerät oder irgendwas. Das heißt, es liegt nahe, da so mal hinzugehen und diese Verunsicherung sowieso nochmal voranzutreiben. Und es gibt dann natürlich sowieso immer, also gerade bei diesen transkribierten Sachen gibt es immer diese Differenz. Es gibt immer die Differenz zwischen der Aufnahme und dem Nachgespielten. Und so gibt es sozusagen auch diese Differenz von diesem dreckigen Grund und dann der Figur da drauf. Markols Stück thematisiert die Differenz zwischen Original und Bearbeitung, zwischen Vorgabe und Imitation. Zwar sind es Vogelstimmen, also Naturlaute, die den Ausgangspunkt des Stückes bilden, der konkrete Materialvorrat wird allerdings durch eine, wie Markol es nennt, Artifizierung erreicht. In diesem Fall durch elektronische Verfremdung. Dagegen erklingt das Klavier zwar unverfremdet, es spielt jedoch nichts weiter als Transkriptionen der Vogelartefakte. Die Grenzen werden verwischt. Das Resultat ist eine Musik, die Überschneidungen, Ähnlichkeit und Austauschbarkeit ihrer Bestandteile vorführt und auf keiner Ebene zwischen erhabenen und trivialen, bedeutsamen und verzichtbaren Materialien unterscheidet. Hören Sie einen Ausschnitt aus Maximilian Markols Samstagmorgen, Berlin-Neukölln, Studie und Selbstporträt mit Hirsch. Am Klavier ist Sebastian Berweck. Thank you. Ja, es geht, glaube ich, eigentlich um Anwesenheit auf so vielen Ebenen wie möglich. Also man könnte mir zum Beispiel bei dem Klavierstück vorwerfen, dass es irgendwie eine Form von Selbstdarstellung wäre und so weiter, ja, das Selbstporträt. Und warum stellt er sich da jetzt hin und lässt sich beim Komponieren lauschen? Und es ist natürlich auch eine Form von Intimität, weil da ist ja tatsächlich normalerweise auch niemand da, wenn ich da arbeite. Also ich arbeite schon allein. Ja. Insofern ja, Intimität. Aber auch gleichzeitig eben auch das Aufbrechen von, seht her, das ist alles auch gar nicht so toll und hier gehen nicht die großen Exzesse ab und hier werden auch keine Orgien gefeiert, sondern ich arbeite ganz normal. Die Normalität, die Maximilian Markoll für seine Tätigkeit reklamiert, besteht in deren konsequenter Verankerung in einer wie auch immer profanen Gegenwart ohne Entrückung, ohne Berührungsängste. Dementsprechend sucht er sich seine Arbeitsmaterialien vor der Tür, im echten Leben. Dem Komponieren vorgeschaltet ist immer das Einfangen akustischer Realität mit dem Mikrofon, wobei Markoll hier versucht, sich nicht aufs bloße Beobachten zurückzuziehen, sondern seiner Rolle als Teilnehmer gerecht zu werden. Also ich renne nicht den ganzen Tag mit Mikros durch die Welt, das wäre echt nervig. So, aber, und auf der anderen Seite, ich habe das Gefühl, dass es so eine leicht voyeuristische Position ist, sich hinzustellen und zu sagen, ich gucke mir das an und ich nehme, was mir gefällt, mit rein. Das gefällt mir nicht, sondern das sind sowieso alles Sachen, die ich erlebe. Ich fahre auch nirgendwo hin, um was aufzunehmen, sondern wenn ich zufällig da bin und was Tolles passiert oder so, dann habe ich's, ein Glück. Ja? Also ich nehme mir nichts vor und sage so, da ist bestimmt ein tolles Spektakel, da muss ich jetzt dabei sein. So nicht. Also diese Form von Voyeurismus gefällt mir nicht. Ich bin Teil davon, ich bin nicht teilnahmsloser Beobachter der Gesellschaft oder der Welt oder was auch, von was auch immer, sondern ich bin mittendrin. Also eben auch nicht Voyeur, sondern auch Mittäter. Ja? Also ich an der Stelle mit den Autohupen, mit den Fußballfans immer Köln und Du, da bin ich auch draußen mit Bier in der Hand. Also ich bin da auch nicht außen vor. Car Sex Voice Honker ist der Titel eines Stücks für zwei Akkordeons und Elektronik, das Maximilian Markoll 2008 komponierte. Im Gegensatz zum Klavierstück Samstagmorgen Berlin-Neukölln ist der Materialvorrat hier nicht auf eine Quelle beschränkt. Vielmehr geht es darum, ein Netzwerk zu bilden, dessen Zusammenhalt über inhaltliche Gemeinsamkeiten seiner Bestandteile funktioniert. Car Sex Voice Honker hat Markoll als Auftakt eines Zyklus von Stücken konzipiert, die er Compounds nennt. Compound bezeichnet hier ein Gemisch oder eine Verbindung aus Einzelelementen, die im konkreten Kontext zwar eine bestimmte Gruppierung eingehen, aber nicht exklusiv dem jeweiligen Zusammenhang angehören. Also die Idee ist, dass prinzipiell alles in so ein Stück reinkommen kann, alles in dieses Materialnetzwerk, und es ist schon, also es ist so eine Art Masterplan. Ja, also die Idee ist eigentlich, dass ich ständig irgendwas aufnehme und irgendwas transkribiere, was interessant ist, und Ableitungen auch davon herstelle. Und diese Ableitungen können auch elektronischer Natur sein und auch sozusagen Artifizierung von einer Aufnahme von einem Vogel oder von irgendwas, ja. Aber auch ganz klassisch auf dem Papier sozusagen Ableitungen nochmal, Vergröberung, Weiterspinnung von etwas, was da sowieso drin ist oder so. Aber eben auch die Zusammenführung von zwei Materialien in ein Objekt. Und der Gedanke ist eben, dass mich das auch ein Stück lang oder auch darüber hinaus begleitet, dieser Prozess. Und dass es dann ein Netzwerk gibt von Materialien, die für mich über akustische Phänomene zusammenhängen. Ja, also es gibt irgendwie, in diesem Fall gibt es das Rauschen, die Stimme, die in der Hupe auch eine Rolle spielt, es gibt das Atmen, es gibt die Lunge, das Akkordeon als Lunge und so weiter und all diese Dinge, und das hängt für mich zusammen und bildet dann so ein Netzwerk um so ein paar Kernbegriffe drumherum. Und die Idee dahinter ist aber eigentlich, dass es nicht notwendigerweise pro Stück ein Netzwerk gibt. Ja, also ich finde es langweilig zu sagen, so, ich mache jetzt ein Stück über Hupen und Autos und Atmung und Stimme, also muss ich jetzt rausgehen und mir das irgendwie suchen, das ist Banane, das mache ich nicht. Der Idee des assoziativen Netzwerks entsprechend sind die Elemente, die in Car Sex Voice Honker aufeinandertreffen, von ganz heterogener Herkunft. Neben dem Autokorso von Fußballfans am Neuköllner Hermannplatz sind unter anderem die Geräuschkulisse eines Lübecker Cafés, Atemgeräusche beim Sex, eine U-Bahn oder ein quengelndes Kind in einem Hinterhof zu hören. Auch eine geliehene Musik findet sich gleichberechtigt unter den Materialien. 20 Takte aus Morten Feldmans Orchesterstück Coptic Light. ursprünglich war das eine Situation, wo ich im Zug saß, Feldman gehört habe und irgendeine Touristengruppe aus Skandinavien in wirklich den tollsten Konsonanten sich oben drüber sehr laut unterhalten hat, wovon bei mir nur ein Bruchteil ankam, weil die Stimmen waren ausgefiltert und ich habe nur so eine Zischelschicht oben drüber davon gehabt. Ja. Und diese Filtrierung und also diese Abdeckung von Sachen, die spielt im Stück auch sowieso auch eine Rolle. Also es gibt ein paar Stellen, wo man eben durch Filtrierung gar nicht unterscheiden kann, ist das jetzt eigentlich ein Mensch, der atmet oder ist das jetzt gerade ein Auto, was nahe kommt? Oder ist es vielleicht sogar artifizielles Rauschen? Oder was ist das eigentlich? Und das eigentlich einfach nur durch Abdeckung von Sachen erreicht wird. Und das beantwortet vielleicht auch so ein bisschen die Frage nach der Artifizierung von Materialien, dass man dadurch eine Unsicherheit über die Herkunft reinbringen kann. Dass man sagt, okay, ist es jetzt eigentlich gerade ein Sample? Oder gehört es eigentlich zu dem Material oder zu dem Material oder zu dem Material? Und dass man irgendwann nicht mehr genau weiß, spielt das Akkordeon gerade die Hupe? Hören wir die Hupe im Original? Hören wir jetzt gerade ein Auto, was kommt? Ist das ein Rauschen? Ist das vielleicht jemand, der atmet? Ist das Akkordeon, was rauscht? Was eigentlich? Die Verunsicherung über die konkrete Herkunft der einzelnen Klangereignisse wird in Markholz Netzwerken durch Ähnlichkeiten, durch unterschwellige Gemeinsamkeiten und Verbindungen erzeugt. Die Herausforderung an den Komponisten besteht demnach darin, einen Verbund von Materialien zu konstruieren, der einerseits eine weitreichende Heterogenität zulässt. Was hat etwa Feldman mit einer U-Bahn zu tun? Andererseits geht es darum, Kombinationen und Verläufe herzustellen, die diese Ungleichartigkeit in einem übergeordneten Zusammenhang aufgehen lassen. Als verbindendes Moment wirkt in Karseks Voice Honker immer wieder die Schicht der akustischen Klanggeber, der beiden Akkordeons, die im Prozess der Materialfindung als eine Art Katalysator dienten. Wir haben ja so ein paar Hauptidentitäten sozusagen von diesen Materialien und das Akkordeon, im besten Fall ist es dann auch die Hupe. Ja, und es ist auch eine Lunge. Also eine Hupe ist sozusagen eine mechanische Stimme. Die eine Vergrößerung der menschlichen Stimme damit, also für Warnsignale und so. Und die Stimme ist irgendwie so ein Apparat mit einer Lunge dahinter und irgendwie einem soundproduzierenden Ding oben dran und ein Akkordeon ist auch nichts anderes. Also es geht schon um Identitäten. Und da es langweilig ist, eine Identität neben der anderen hinzustellen und zu sagen, ja prima, hier haben wir eine Hupe, hier haben wir ein Auto, hier haben wir eine Stimme, das wäre super banal. Was aber nicht banal ist, ist, wenn man diese Sachen undeutlich macht und verunsichernde Elemente reinbringt und die Sachen auch ineinander überführt, dass mehrere Materialien tatsächlich in demselben musikalischen Ablauf drinstecken und man sie nicht mehr trennen kann und man nicht mehr sagen kann, das ist jetzt die Hupe und das ist jetzt der Feldman beispielsweise, sondern dass es irgendwie in einem so ein Ding drin ist und man kommt vielleicht gar nicht drauf, dass da eine Hupe und der Feldman drin ist. Compound No. 1, Car-Sex Voice Honker, eine Komposition für zwei Akkordeons und Elektronik von Maximilian Markoll. Es spielten Susanne Stock und Nancy Laufer, die Klangregie hatte Hannes Seidel. In der grundsätzlichen Offenheit mit Blick darauf, was Bestandteil eines Compounds werden kann, unterminiert Maximilian Markoll die Grenze zwischen Kunst und Alltag und setzt der Wahrnehmung von neuer Musik als das eskapistische Andere ihre explizite Positionierung im Hier und Jetzt entgegen. Grundlage seiner Kompositionen ist kein weltflüchtiger Material- und Formenkanon, sondern die akustische Realität seiner Umgebung. In diesem Sinne verfolgt Markoll einen ästhetischen Entwurf, der sich gegen die Randständigkeit einer neuen Musik wendet, die selbstgenügsam in irgendwelchen Reservaten stattfindet. Dagegen setzt er eine Musik, die sich als lebendige, diesseitige Kunstform im kulturellen Diskurs zu behaupten sucht. Mit den Compounds, den ständig sich erweiternden Netzwerken, hat Markoll ein Konzept gefunden, das er in seiner aktuellen Arbeit weiterverfolgt. 2009 entstand das zweite Stück in der Reihe der Compounds, Air Pressure Train TV für 6 Schlagzeuger und Elektronik. Die Instrumente spielen in diesem Stück eine grundlegend andere Rolle. Im Compound No. 1 mit den beiden Akkordeons ist es auf jeden Fall so, dass das Instrument Katalysator ist sozusagen für den Materialfindungsprozess. Ja? Auf jeden Fall. Das ist jetzt im neuen Stück zum Beispiel ganz anders. Ich habe ein Instrument bauen lassen dafür und das ist total neutral und das bringt auch relativ wenig mit an Aura oder so. Das Instrument, das Markoll für sein Stück konstruieren ließ, ist eine Holzkiste mit einer auswechselbaren Oberfläche. Auf diese Weise können flexibel Materialien wie Metall, Holz oder Styropor auf den Resonanzkörper aufgelegt werden. Diese Oberflächen werden allerdings nicht mit üblichen Schlagzeugschlägeln, sondern mit Alltagsgegenständen bespielt. Dazu zählen Milchschäumer, Schmirgelpapier, Steine, Münzen, Kronkorken oder ein Schlüsselbund. Die konkreten Klangmaterialien der Zuspielungen bestehen hauptsächlich aus Aufnahmen, die auf Bahnhöfen und in Zügen entstanden. Außerdem finden sich unter anderem Autogeräusche, Windräder, eine Hoteldusche sowie die Klangkulisse eines Ausschnitts aus der Action-Fernsehserie 24. Noch mehr als in Compound No. 1 geht es im zweiten Stück der Werkreihe um das Verwischen eindeutiger Zuordnungen. Zum Teil spielen die Schlagzeuger exakte Transkriptionen des zugespielten Materials, imitieren es gewissermaßen. Daneben kommen Klänge zur Anwendung, die assoziative Ableitungen dieses Materials darstellen. Hören Sie jetzt einen Ausschnitt aus Compound No. 2, Air Pressure Train TV für 6 Schlagzeuger und Elektronik von Maximilian Markoll. Es spielen Norbert Krämer, Igor Krasowski, Carsten Langer, Christoph Nünchert, Michael Pattmann und Yuko Suzuki. Die Klangregie hat Roman Pfeiffer. Thank you. 1 Uhr die Nachrichten.